سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter بإذن تعالى mit der Erklärung von Subul al-Salam, die Wege zu Bulugh al-Maram, und wir sind bei Hadith Nummer 1000, Hadith Nummer 1000 im Buch von At-Talaq von der Scheib. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. الحديث عند البخاري ومسلم. الحديث دليل على أن الطلاق لا يقع بحديث النفس. يعني مثلا إنسان حط براسه قل أنا خلاص أطلق مرتي أو طلقتها، فقط حديث نفس، فهذا لا يقع عند الجمهور. ولكن في رواية عن مالك أنه إذا وقع الطلاق في قلبه فوقع، ولكن الحديث دليل على غيره، لأن حديث النفس يخرج عن وسع الإنسان. يعني إن الله سبحانه وتعالى ما يحمل، ما يكلفنا ما لا طاقة لنا به وما لا سعى لنا به، فهذا ما بوسعنا، ما نستطيع نحن. الإنسان تأتيه أفكار. أما مسألة أن الإنسان مثلا يصر على المعصية، أو إنسان يضم ضمن السوء وهذا الظن يصبح عنده عزم وهو من أعمال القلب فقد يأثم عليه، فهذه مسألة أخرى. ولكن الطلاق ما يقع إلا إذا كان واضح، واستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الطلاق يقع كتابة. لو كتب لزوجته ورقة وكتب فيها أنت طالق فيقع، أما حديث النفس فلا يقع. الله تعالى على بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه بليفته بس البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته الله سبحانه وتعالى زغد مت ماينا ناتسيون nicht abrechnen das, was meine Nation in sich selbst von Gedanken gehabt haben, solange die das nicht praktiziert haben oder gesprochen haben. Das ist bei Bukhari und Muslim. Das bedeutet, solange du eine Idee oder ein Gedanke in deinem Herzen hast und du hast dafür nicht getan oder du hast auch dafür nicht gesprochen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mit dir für diese Gedanke oder für diese Idee nicht abrechnen. Das hat mit unserem Thema zu tun übrigens. Das heißt, das hat mit der Scheidung zu tun. Und zwar, wenn eine Person, wenn ein Mann in seinem Herzen die Entscheidung getroffen hat, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, das ist keine Scheidung. Bei den meisten Gelehrten, es gibt einige Gelehrten, wie eine Aussage von Imam Malik, und Ibn al-Arabi hat das auch bestätigt, dass dies, wenn man nur Gedanken hat, dass man sich von seiner Frau scheiden lässt, dann zählt das. Aber eigentlich, das Hadith ist klarer Beweis, dass das nicht zählt. Solange du ein Gedanke oder eine Idee in deinem Herzen hast, dann ist das keine Tat, keine Handlung und kein Wort, dann wirst du zur Rechenschaft nicht gezogen. Aber dass einige Gelehrten, wie Ibn al-Arabi zum Beispiel, gesagt haben, wer etwas verinnerlicht, auch wird dafür bestraft oder belohnt, das ist was anderes. Weil barakallahu fikum, bestimmte Taten des Herzens angerechnet werden und er wird damit abgerechnet. Aber hier, in diesem Zusammenhang nicht. Was heißt das? Das heißt, eine Person zum Beispiel hat die Gedanken, ah, ich werde mich scheiden lassen. Das zählt nicht. Solange man nicht gesagt hat, meine Frau, du bist geschieden, oder ein Zeichen gegeben hat, dass die Frau geschieden ist. Und diese Überlieferung ist ein Beweis für viele Gelehrten, dass sie gesagt haben, wer seiner Frau schreibt, dass sie geschieden ist, dann zählt. Das wird Scheidung zählt mit Wort, mit Handlung und mit Schreiben. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لم يثبت. طبعا الحديث اختلف فيه أهل العلم، اختلف في هذا الحديث. منهم من يرى أن الحديث ضعيف، ومنهم من يرى أنه حسن، يعني معلول. منهم من يقول معلول، منهم من يقول أنه حسن أو صحيح. وهو بارك الله فيكم في مسألة الخطأ والنسيان والاستكراه أو الإكراه على فعل شيء أو قول شيء، هذه الأمور لا يحاسب الله سبحانه وتعالى الأمة عليها. الحديث دليل على أن الأحكام في الآخرة من العقاب مكفوة عن الأمة المحمدية إذا صدرت عن خطأ أو نسيان أو إكراه. أما ابتناء الأحكام الشرعية عليها فهذا في خلاف بين أهل العلم، واختلف أهل العلم في طلاق الناس. فمنهم من يرى أنه يجوز، وذهب جماهير العلماء أن الطلاق الخطأ أو الناسي أو طلاق المكره لا يقع، والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. ابن عباس رضوان الله عليهما اتصلت بس البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زارته. الله سبحانه وتعالى rechnet mit meiner Nation nicht ab für das, was sie Fehler gemacht haben, aus Vergesslichkeit, und was sie gezwungen haben. Das wird, wenn sie gezwungen sind. Das heißt, bei Ibn Majah und Al-Hakim und einige Gelehrten meinen, dass diese Überlieferung nicht authentisch ist. Das ist schwach. Andere sagen Hassan wie Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, und andere Gelehrten sagen, das ist sahih wie sahih Ibn Majah. Auf jeden Fall, das hat damit zu tun, wenn jemand etwas nicht gewusst hat oder fälschlicherweise gemacht hat. Das heißt, man will etwas machen, aber man hat falsch gemacht. Das ist unabsichtlich. Und ein Nisyan aus Vergesslichkeit. Zum Beispiel eine Person hat vergessen und er hat seine Frau gesagt, du bist schief, weil er dachte, die ist nicht seine Frau. Oder derjenige, der gezwungen ist. Zum Beispiel zwei Leute kommen und die drohen eine Person, entweder lässt du dich von deiner Frau scheiden oder werden wir dich töten. Und diese Person sagt, du bist geschieden. Aber der will das nicht, sondern der hat das gemacht, nur weil er gezwungen ist. Deshalb diese drei Themen, die sind wichtig, Barakallahu fikum, in diesem Thema, damit man etwas macht, versteht. Wenn man etwas ohne Absicht gemacht hat, wenn man aus Vergesslichkeit gehandelt hat oder aus Zwang gehandelt hat, dann zählt das nicht in diesem Zusammenhang, wenn wir über Scheidung sprechen. Und auch Allah subhanahu wa ta'ala wird die Person nicht zur Rechenschaft ziehen am letzten Tag. Und deshalb, barakallahu fikum, sollte man das, der Hadith ist klar. Natürlich diejenigen, die diese Überlieferung als nicht authentisch eingestuft haben, haben andere Meinung. Aber solange diese Überlieferung authentisch ist, dann ist das ein Beweis, und da kann man durch Meinungen diesen Beweis nicht aufheben. ولا تقصد تحريمها فقط، عليك أنه ما تقربها ما تمسها. ذلك قال ليس بشيء، ليس بطلاق، لأنه لا حكم له أصلا أن يقولها أنت حرام عليك. فلذلك بارك الله فيكم هذا مثل اليمين. والمسألة اختلف فيها السلف، واختلفوا فيها إلى 13 قولا، 13 قول، وتفرعت المسألة إلى 20 مذهبا، 20 مذهب. وطبعا الآن ما نريد أن نذكر كل الكلام اللي صار في هذا الأمر بارك الله فيكم، ولكن من هذه المذاهب من يقول أنه له لا حكم له في شيء من الأشياء، له، لأن التحريم والتحليل ما يكون إلا بنص. وكذلك بارك الله فيكم إذا أراد أن يقول أن المرأة عليه حرام فهذا ليس له، ما يستطيع يقول هذا الأمر. وإذا أراد أن يخبر بأنها حرام عليه هذا أيضا كذب، لأن المرأة ليست حرام عليه، إنه زوجته. والأقوال الأخرى، الأقوال الأخرى غير هذين القولين كلها مضطربة لا برهان عليها من الكتاب والسنة. وأما قول ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإنه دال على أنه لا يحرم بالتحريم على نفسه ما أحله الله له ولم يأمره بالكفارة. لذلك بارك الله فيك المسألة هنا في قضية تحريم الرجل زوجته عليه فهو ليس بشيء ويكفر، فهو يمين يكفر لها، يعني يكفر كفارة اليمين، والله تعالى أعلم. وأعلم هناك من يعني من العلماء من قال حتى ما في عليه كفارة يمين، ما عليه ولا شيء، ولكن الأولى اتباع النص، الله تعالى أعلم. ابن عباس رضي الله عليه ذات من عن من زين فخاو ذات دو بسمية فبوتن، دو بسمية، دو بسمية فبوتن. Dann ist das nichts. Und er sagte, las vom Koran, لقد كان wahrlich, ihr habt den Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala als ein gutes Vorbild. Das Hadith bei Al-Bukhari. Auch bei Muslim ibn Abbas sagte, wenn ein Mann seine Frau sagt, du bist mir verboten, dann ist das ein Schwur, was man dafür Sühne machen muss. So könnte man diese Überlieferung übersetzen, obwohl die Gelehrten unterschiedliche Ansichten haben diesbezüglich. Diese Barakallahu fikum Überlieferung ist ein Beweis, wenn jemand sagt für seine Frau, du bist haram alay, das heißt, du bist mir verboten. Du bist mir verboten. Bei manchen Gelehrten sagen, das ist Scheidung. Bei anderen sagen, das ist keine Scheidung. Es gibt 13 Ansichten von den Gelehrten und 20 Mazhab. Also 13 Ansichten mit 20 Meinungen. Aber eigentlich nur zwei sind relevant. Alle anderen, die sind sozusagen Meinungen, die ohne Beweise sind oder Interpretationen. Wichtig ist hier, barakallahu fikum, dass einige gesagt haben, das ist nichts, das wird, wenn man deiner Frau sowas sagt, da braucht man auch dafür gar nichts zu machen. Und andere sagen, wenn er meint, dass die Frau von ihm verboten geworden ist, der kann das nicht sagen, weil es keinen Beweis vom Koran und Sunna dafür gibt, dass die Frau ihm verboten ist. Und wenn er meint, dass er sozusagen das gibt als Information, dann Das ist gelogen, weil diese Frau seine Frau ist und ihm ist diese Frau erlaubt, nicht verboten. Deshalb, Barakallahu fikum, diese Überlieferung heißt oder wird so erklärt: Derjenige, der seiner Frau sagt, du bist mir geschieden, du bist mir verboten, dann ist das nichts eigentlich, das ist wie ein Schwur und da sollte man für diesen Schwur Sühne geben. Und als Ibn Abbas las, ihr habt ein schönes, gutes Vorbild, und das war der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er meinte, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, als er sich selber etwas verboten hat, was Allah ihm erlaubt hat. Das war mit der Geschichte mit Maria al-Qibtiyya und mit dem Honig. Natürlich, das ist eine lange Geschichte in diesem Zusammenhang. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Wenn man seiner Frau sagt, du bist mir haram, dann ist das, als ob man etwas geschworen hat und nicht gemacht hat. Deshalb muss man eine Sünde dafür geben oder machen. وعن عائشة أن ابنة الجون أو الجون لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لقد عثت بعظيم الحقي بأهلك رواه البخاري. اختلف العلماء في اسمها في اسم ابنة الجون وهذا مرة معنا قصة ابنة الجون. وما يهمنا اسمها، المهم نعرف أنها كانت امرأة من أجمل النساء. ولما أتى نعمان ابن أبي الجون الكندي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أزوجك أجمل نساء العرب، وكانت هي. فأتى بها إلى المدينة، ولما دخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت أعوذ بالله منك، قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عزت بعظيم الحق بأهلك. قيل بارك الله فيكم أنها أن النساء قلنا لها إذا دخل عليك فقولي له أعوذ بالله منك فهو أحظى لك يحبك، إنهن صواحب يوسف. هذا الحديث دليل على أن الرجل إذا قال لزوجته الحقي بأهلك فهو طلاق. فإما أن يكون كناية عن الطلاق واضح، أو أنه يكون طلاق أو كناية عن الطلاق. فلذلك جعلها تطليقة صلى الله عليه وسلم. أما الظاهرية فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد عقد عليها، ولما قال الحقي بأهلك فهذا يعني ما وقع طلاقا أصلا. واختلف أهل العلم في قصة ابنة الجون. ففي رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي لي نفسك، هبي لي نفسك، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ يعني أنت من حتى أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فاقترب منها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تهدأ، فهي قالت له أعوذ بالله منك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها الحقي بأهلك. والله تعالى على وأعلم. على كل، على الاحتمالين، الحقي بأهلك اعتبرت هنا فراق وهي تطليق. طيب الذي يقول أن الحقي بأهلك اليوم ليست بتطليقه، فماذا يعني الرجل إذا قال لزوجته الحقي بأهلك؟ إذا عنا مثلا، إذا قيل له لا أنا ما طلق، قلت له بس روحي لعند أهلك، إذا بي إلى أهلك، طيب أنت طلق؟ يقول لا، أنا قصد بذلك أنه تذهب ترتاح عند أهلها وثم تأتي، فهنا ما يقع. أما إذا علم الإنسان أن هذه الكلمة تقع طلاقا فلا يقولها، انتبه لي هذا بركة. عائشة رضي الله عليها تسأل، دس دي توختر فون الجون، ابنة الجون، دي توختر فون الجون، als man ihr dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gebracht hat und der Prophet صلى الله عليه وسلم kam ihr nach sagte sie, ich suche Zuflucht bei Allah vor dir. Der Prophet sagte, du hast bei dem Größten Zuflucht gesucht. Geh zu deinen Eltern oder zurück zu deiner Familie. Das war Bukhari. Ibnat al-Jum, die Tochter von al-Jum, barakallahu fikum, war eine der schönsten, eine Frau der schönsten arabischen Frauen. Und ihr Onkel kam zum Propheten Muhammad sallam, er hieß al-Nu'man ibn Abi al-Jum al-Kindi. Er kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagte ihm, wir haben die schönste Frau unter den Arabern. Und sie war verheiratet und sie ist jetzt verwitwet. Ihr Mann ist gestorben. Und diese Frau will dich, o Prophet. Die Frau wollte den Propheten sallallahu alaihi wasallam heiraten. Und ihr Onkel, der ist König von Kindern, ist bekannt, der hat dem Propheten gesagt, sie will dich haben. Und wenn du sie willst, dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, okay. Der Prophet hat das angenommen. Dann kam sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr nachkam, dann hat sie gesagt, A'udhu billahi minka. Suche Zuflucht bei Allah vor dir. Die Gelehrten sagen, es gibt zwei Erklärungen dafür. Die erste ist, dass Frauen, einige Frauen, ihr gesagt haben, wenn der Prophet zu dir kommt, dann sagt, suche Zuflucht vor dir, der Prophet wird dich mehr lieben. Und als der Prophet das hörte, er sagte, ja, ihr seid die Frauen von Yusuf, der meint Yusuf a.s., als sie ihre Finger geschnitten haben, als sie Yusuf gesehen haben. Und die andere Erklärung ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als sie kam, der Prophet sagte ihr, du sollst dich sozusagen, du sollst dich mir geben, oder wie sagt man, Hibba, al-Hibba, ist es im Arabischen, dass du sozusagen, dass der Prophet sie wie Geschenk bekommt. Das wird als die Frauen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam dürfte eine Frau heiraten, diese Frau kommt zu ihm, sagt, oh Prophet, ich sozusagen, ich bin für dich, ich gebe mich. Dann sagte diese Frau, die Königin, vergibt sich nicht, vergeben ist das gut, die Königin vergibt sich nicht einem sozusagen Fußvolkler. Wer bist du? Hat sie so gesagt. Und sie war genervt, der Prophet wollte sie beruhigen. Sie hat ihm gesagt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dir. Der Prophet sagte, geh zu deinen Eltern oder zu deiner Familie zurück. Das geht hier darum, dieses Wort, wenn man seiner Frau sagt, geh zurück zu deinen Eltern. Ist das Scheidung oder nicht? Ja, das ist Scheidung. Jetzt in unserer Zeit, wenn jemand sagt seiner Frau, geh zu deinen Eltern zurück. Was meint ihr damit? Er sagt zum Beispiel, ich meinte nicht Scheidung, sondern ich meinte, sie kann bei ihren Eltern ein bisschen bleiben und sich beruhigen und dann können wir reden. Aber das kann man nicht, barakallahu fikum, das kann man nicht bestätigen in diesem Fall. Und wenn man jetzt weiß, was das bedeutet, wenn man sagt, kehre zurück zu deinen Eltern, und dass dies Scheidungswort ist, außer bei Zahiriyya, sagen nicht, aber die meisten anderen Gelehrten sagen, das ist so, das ist Scheidung. Deshalb sollte man aufpassen in so einem Wort. Wallahu ta'ala ala wa'ala. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح لا طلاق إلا بعد نكاح لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق بعد ملك، إلا عفوا، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم. يعني يا أخوة، الطلاق ما يكون إلا بعد نكاح، يعني ما في إنسان يطلق قبل النكاح. هنا بعد عقد المعنى، والله أعلم. ولا عتق إلا بعد ملك، يعني الإنسان ما يستطيع عتق عبد إلا إذا كان ملكه، قبل أن يملكه لا يستطيع إلا إذا كان وكيل في هذه المسألة. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة أو المسور ابن مخرمة مثله، وإسناده حسن، نفس الشيء. الطلاق لا يقع على المرأة الأجنبية إلا بالوكالة، فذاك يقال، يعني من الأمور الجميلة التي تحكى عن الفقهاء، أن رجلا طلق خمس نسوة، خمس زوجات. قال الرجل ما يستطيع أن يتزوج أربعة، شلون طلق خمس؟ هذا الرجل عنده أربع زوجات، فكان بينه وبين الأولى مشكلة، فغضب منها وارتفع الصوت، وهي تقول كلمة هي تقول كلمة، فقال لها طالق. فالثانية قالت له حرام عليك تطلقها فقط لمشكلة، قال لها إذا لم تسكتي أطلق. قالت له شو يعني؟ فقال لها كمان طالق. فأتت الثالثة قالت له مو حرام عليك تطلق الزوجتين؟ قال لها أنت أيضا طالق. صاروا ثلاثة. فالرابعة قالت له يا رجل جني طلقت الكل. فقال لها أنت أيضا طالق. صاروا أربعة. فبنت الجيران زوجة الجار قالت له ما حرام عليك تطلق الأربعة؟ قال له إن أذن زوجك فإنك طالق. قال له أذنت. فطلق خمسة. هاي بالوكالة. سبحان الله. إذا الطلاق ما يكون إلا بعد نكاح، ما يكون إلا بعد نكاح. طبعا ونفس الحديث بارك الله فيكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. بارك الله فيكم. دسكيتهم حديث تاوزند فيل من زواج جابر رضي الله عليه ذاك تدب قفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذاك تدب كاين شايدونك اوني هيغات und keine Befreiung von Sklaven, ohne dass man diesen Sklaven oder diese Sklaven schon hat. Mit dem Sklaven wollen wir jetzt erstmal nicht viel reden, weil wir sowieso keine Sklaven haben. Leider, die Sache ist anders geworden. Die Muslime sind versklavt, nicht umgekehrt. Wir können das mein Talent bewahren. Und das erste ist, wie kann ich heiraten, außer dass man erst mal einen Heiratsvertrag gemacht hat? Das heißt, wenn eine Person zum Beispiel eine Frau kennengelernt hat und der will sie heiraten, der kann ihr nicht sagen, du bist geschieden. Da hat sie noch nicht geheiratet. Sondern der muss sie erst mal heiraten, und mit heiraten wird damit gemeint der Vertrag. Das heißt, den Ehevertrag. Wenn das schon abgeschlossen ist, dann sind sie Eheleute geworden. Dann kann ich Scheidung sprechen, aber davor nicht. Und von Al-Musawwir ibn Makhrama, auch Al-Miswar, sagt man auch, gibt es auch das Gleiche diesbezüglich, Barakallahu fikum. Das ist Scheidung geht nur nachdem man die Frau geheiratet hat. Man kann nicht zum Beispiel sagen, wenn ich diese Frau geheiratet habe, dann ist sie geschieden. Du hast sie noch nicht geheiratet, damit du Scheidung machst. Außer, dass man sozusagen in Vertretung die Scheidung macht. Das geht dann. So, zum Beispiel, du gibst deinem Bruder Vollmacht, dass er dich von deiner Frau scheiden lässt. Und dann kann der Bruder sagen, im Namen meines Bruders, so ist geschieden. Weil er dein Vertreter ist in diesem Zusammenhang. Und hier gibt es eine schöne Geschichte, die die Leute erzählen, Fuqaha auch erzählen. Und zwar, die haben gesagt, ein Mann hat sich von 5 Frauen scheiden lassen auf einmal. Die haben gesagt, die Leute, aber ein Mann darf nur 4 Frauen heiraten, maximal. Wieso denn 5 Frauen auf einmal? Das geht doch nicht. 5 Frauen darf man nicht heiraten. Maximal 4. Aber wie hat diese Person gemacht? Diese Person hat 4 Frauen gehabt. Und er hat ein Problem mit seiner ersten Frau gehabt. Und das Problem eskalierte. Ein Wort von hier, ein Wort von hier. Die haben sich beschimpft und so weiter. Dann hat er ihr gesagt, du bist geschieden. Dann kam die zweite Frau. Die hat ihm gesagt, was ist los mit dir? Du tust Unrecht. Warum lässt du dich von ihr scheiden? Er hat gesagt, wenn du nicht weichst, auch dann werde ich dich scheiden. So, ich sage, mach was du willst. Er hat gesagt, du bist auch geschieden. Die sind zwei. Dann kam die dritte Frau. Er hat gesagt, was ist los? Das ist doch Haram, dass du sowas machst und sowas mit diesen Frauen. Er hat gesagt, du bist auch geschieden. Da hat die vierte ihm gesagt, bist du verrückt? Was tust du da? Und so weiter. Er hat gesagt, du bist auch geschieden. Die Nachbarin, sie hat ihm gesagt, oh Mann, 4 Frauen auf einmal, fürchtest du nicht Allah? Der hat gesagt, du bist auch geschieden, wenn dein Mann erlaubt. Ihr Mann hat gesagt, du bekommst mein Erlaubnis. Dann hat er 5 Frauen auf einmal, sich von 5 Frauen auf einmal scheiden lassen, indem sozusagen der Nachbar ihm eine Vollmacht gegeben hat, dass er sich von seiner, von der Frau, dass er den Mann von der Nachbarin scheiden lässt. Allgemein im Islam ist die Sache so, man kann nicht Scheidung machen, ohne dass man geheiratet hat. So mal aufpassen. Das ist das gleiche ungefähr, Hadith 1006, an Amr ibn Sha'ib, an Abihi, an Jaddihi, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. ما تستطيع أن تنذر من مال غيرك أو شيء ما تملكه. النذر نفس الكلام هو. بارك الله فيكم. حديث 1006 ist das gleiche. هذا es geht hier um نذر. نذر ist diese Gelübde, dass man sich verpflichtet für etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm nicht auferlegt hat oder zur Pflicht gemacht hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, es gibt kein Gelübde bezüglich, was du nicht hast, was nicht in deinem Besitz ist. Und keine Befreiung von Sklaven, wenn man die Sklaven nicht hat. Und keine Scheidung, wenn man nicht geheiratet oder wenn man nicht sozusagen das in seiner Hand hat. Das ist das Gleiche in diesem Zusammenhang. Das geht um Scheidung, aber das ist hier bezüglich Gelübde, Nether. Und das haben wir schon in anderen Unterrichten schon erklärt. Das Letzte für heute, inshallah. Von Aisha, radiyallahu anha, an den Nabi, sallallahu alaihi wa sallam, قال, rufi al-qalamu an thalatha, an den Naimi, hatta yastayqidh, an den Naimi, hatta yastayqidh, وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفق. الثلاثة هؤلاء لا يتعلق بهم تكليف غير مكلفين، لأن المجنون غير مكلف، الصغير غير مكلف، والنائم غير مكلف، والأمر له علاقة في مسألة الطلاق. بارك الله فيكم. مسألة الطلاق، فطلاق الصغير لا يقع، طلاق المجنون لا يقع، وطلاق النائم لا يقع. مثلا أو إنسان ما كان مستيقظ ما يفهم ما يقول. واختلف أهل العلم في وقوع طلاق السكران. وقوع الطلاق السكران. فمن أهل العلم من يرى أنه طلاق السكران يقع، ومن أهل العلم من يرى أن طلاق السكران لا يقع لأنه غير مكلف. ولكن استدل الذين قالوا بوقوعه، قالوا استدلوا بقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فخاطبهم وهم سكارى لا يقربوا الصلاة. ولكن هل الخطاب هو أثناء السكر أو بعد السكر أو قبل السكر؟ الأصل أنهم لا تسكروا وتصلوا، هذا المعنى. طلاق السكران يا أخوة ما يقع، فأي سكران يقصد به اللي طلاقه ما يقع؟ السكران الذي لا يعي ما يقول. ويتعلق بهذا طلاق الغضبان، طلاق الغضبان. فلذلك لا طلاق في إغلاق. ما معنى الإغلاق؟ أن الإنسان ما يستطيع يميز خلاص. قال بعض أهل العلم أنه ما يميز بين اللبن والماء، ما يميز، يعني اللي يراك أمامه ما يعرفك من أنت، من الغضب ما عاد يعرف من أمامه، فيقول لزوجته أنت طالق. وطبعا مسألة الطلاق كما ذكرت في الدرس الأول بارك الله فيكم، المسألة ليست سهلة كما يظن البعض، وهذه المسألة ما يفتي فيها كل من هب ودب، ولا يتكلم فيها أي أحد، إنما هذه يرجع بها إلى العلماء، ولأن هذه تفصيل تحتاج إلى تفصيل بارك الله فيكم، وليس كما في زماننا كل من هب ودب يتكلم في قضايا الطلاق، بل يفتي والعياذ بالله في قضايا الطلاق. فنسأل الله السلامة والعافية. هذه مسألة أعراض، وهذه مسألة حياة بين زوجة وبين زوج، وليست سهلة كما يظن الناس، أنه خلاص يعني أي إنسان يقول كلمة يقول ما يقع إلى غير ذلك. فنسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن المتقين. بارك الله فيكم. بس لسه حديث فوتس، حديث تاوزن زيبن، عائشة رضي الله عليها تسيل كده استفقفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت دراي لويت بدوش ما غابش رفع القلم عن ثلاثة بس بيدو الدس بس بيدو دك دي شخايب فيدا شخايب نيت فدراي لويت ihre Fehler oder ihre Taten, ihre Sünden. Und zwar im Arabischen sagt man, die Schreibfeder ist gehoben. Was bedeutet das? Das wird nicht gezählt, weil sie nicht sozusagen in diesem Zusammenhang angesprochen werden. Derjenige, der im Schlaf ist, das heißt, wenn er etwas macht, dann ist er nicht zur Rechnung fähig während des Schlafes. Derjenige, der schläft, bis der aufwacht, und derjenige, der noch Kind ist, bis dieses Kind Pubertätzeit erreicht hat oder geschlechtreif oder Reifezeit erreicht hat, und der Verrückte oder Betäubte, bis er Verstand bekommt oder bis er wach wird. Das ist Hadith bei Imam Ahmed und Arba'a. Und das ist sahih. Das geht darum, dass bei diesen Leuten, Barakallahu fikum, bei diesen Leuten, was machen, da wird das nicht gezählt, weil diese Leute nicht in diesem Zusammenhang einige Unzurechnung fähig sind, und das Kind ist nicht angesprochen in der Religion, weil dieses Kind noch sozusagen noch nicht volle Person geworden ist, weil dieses Kind Pubertätzeit nicht erreicht hat. Das geht darum, Barakallahu fikum, aber hier, was ist mit einer Person, zum Beispiel ein kleines Kind, der macht Scheidung? Geht? Das geht nicht. Weil sowieso das kleine Kind, man kann für ein kleines Kind den Heiratsvertrag abschließen unter Und eine Bedingung, dass dieses Kind später, wenn das Kind erwachsen geworden ist, entweder den Heiratsvertrag annimmt oder nicht. Aber man kann nicht zwingen, nur aufpassen. Angenommen, dieses Kind dann nach ein Jahr oder zwei Jahren, da ich will diese Heirat überhaupt nicht. So in dieser Kindzeit oder Kindheit, das Kind ist nicht angesprochen in der Religion, deshalb das geht nicht. Und derjenige, der verrückt ist oder unzurechnungsfähig ist, auch seine Scheidung wird nicht angerechnet, nicht angenommen. Warum? Weil diese Person jetzt sozusagen nicht handelt mit Verstand. Und das hat dann zu tun mit zwei Themen. Oder das hat mit zwei Themen zu tun. Und zwar, wenn man betrunken ist und lässt sich scheiden, gilt diese Scheidung oder nicht? Bei manchen Gelehrten das gilt. Manche als Strafe und manche sagen, Allah sagt im Koran, kommt das Gebet nicht nach, während ihr betrunken seid. Und betrunken, die sind betrunken. Und Allah hat zu ihnen gesprochen. Aber das ist eigentlich, die Ayah heißt, wenn ihr gebeten wollt, dann lässt ihr euch nicht betrinken oder werdet nicht betrunken. Seid nicht betrunken. Ja, wenn ihr das Gebet, lasst euch nicht betrinken, wenn ihr das Gebet verrichten wollt. Das hat was anderes zu tun. Aber wenn eine Person überhaupt nicht so rechnungsfähig ist, die Person weiß nicht mehr, dann kann man nicht seine Scheidung annehmen. Bei manchen Gelehrten sagen doch. Bei manchen Gelehrten sagen doch, das geht als Strafe für diese Person. Und das zweite Barakallahu fikum Thema ist, derjenige, der im Effekt oder wenn diese Person genervt ist, sich aufgeregt hat und der lässt sich scheiden. Wird das angenommen oder nicht? Einige Gelehrten sagen ja, das wird angenommen, einige Gelehrten sagen nein. Aber welche Art von betrunken sein und welche Art von aufgeregt sein wird nicht angenommen, wenn die Person sich scheiden lässt. Das sind natürlich Themen, die bei den großen Gelehrten diskutiert werden und nicht bei Laien oder bei Leuten, die nicht so viel Wissen haben. Aber leider, Barakallahu fikum, wir sind in Zeit, dass jeder über solche Themen spricht, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und mehr als das, wir merken heutzutage, dass einige Leute auch Fatwa geben in solchen Themen und die denken, dass die Sache leicht ist. Scheidung und Heirat sind keine leichten Themen. Die sind keine Themen für Leute, die noch kein Wissen haben. Die sind keine Themen für Leute, die nur zwei, drei Bücher gelesen haben oder zum Beispiel sozusagen YouTube-Vorträge machen. Das ist, wenn das über Scheidung. Es gibt manche Leute, die holen dir Bücher und der liest in diesen Büchern und der zeigt dir. Und die arme Person, diese arme Person denkt, dass er etwas verstanden hat, aber der hat gar nicht verstanden. Weil man nur von den Büchern nimmt. Oder denkt man, was in den Büchern ist, ist so. Barakallahu fikum, Scheidungsthemen und Heiratsthemen, die sind kompliziert. Die sind kompliziert. Und die Gelehrten, die damals über solche Themen gesprochen haben, waren die Spitzengelehrten, waren die Großgelehrten, die so viel Wissen gehabt haben. Weil es geht um Halal und Haram in diesem Zusammenhang. Es kann sein, wenn ein Mann dem anderen sagt, ja, deine Frau ist dir nicht mehr erlaubt. Deine Frau ist dir nicht mehr erlaubt, dass die Familie sozusagen zerstört wird. Oder umgekehrt. Es kann sein, dass eine Person dem anderen sagt, deine Frau ist dir erlaubt, trotz dass diese Person Scheidungsworte schon gehabt hat. Und dann lebt man in Haram durch diese Fatwa. Aber leider, Barakallahu fikum, sehen wir heutzutage, dass die Sache so leicht genommen wird, dass auch einige schon Seminare über solche Themen machen. Und wenn man diese Leute, wenn man diese Leute betrachtet, was diese Leute von Wissen haben oder was sie von Niveau haben im Wissen, dann sieht man, dass es nur wie derjenige, der auswendig lernt. Auswendig lernen macht kein Gelehrter. Viel Bücher lesen macht kein Gelehrter. Ein Gelehrter muss das, was er liest, verstehen und muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und muss schon die Zusammenhänge verstanden haben. Nicht wie in unserer Zeit. Jeder holt dir, ich weiß nicht, einer von Sufisten und einer von Ahbash und einer von Shia und so. Der holt dir etwas, der liest ein paar Sachen und oder der macht YouTube-Beitrag, da denkt der Arme, dass er etwas geworden ist. Und er weiß nicht, dass er nicht versteht, was er sagt und nicht versteht, was er liest. Das ist Katastrophe. Dass jemand dir etwas bringt als Beweis und der versteht selber nicht, was Beweis ist. Der versteht das nicht, was die Sache ist. Deshalb aufpassen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Ich sage nochmal, das Thema Scheidung ist nicht leichtes Thema. Und nicht, dass man denkt, ich meine, wir machen jetzt ein, das ist, was wir machen, ist Erklärung von den Hadithen in einer Art und Weise, dass unsere Brüder und Schwestern nur sozusagen ein, sage ich jetzt, eine Einleitung bekommen. Weil wenn ich jetzt anfange, über diese 13 Aussagen zu erzählen und die 20 Mezhab von den Gelehrten, und es gibt in manchen Themen 70 Aussagen von den Gelehrten, dann werden manche Leute Kopfschmerzen bekommen. Subhanakallahu fikum, wir machen nur eine Einleitung in diesem Stoff, damit unsere Brüder und Schwestern mindestens allgemein wissen, was dabei ist. Aber sie sollen aufpassen und die sollen gewarnt werden. Nicht, dass man denkt, weil man ein paar Seiten gelesen hat oder zwei YouTube-Vorträge gehört hat oder gemacht hat oder ein paar Vorträge gemacht hat, dass man fähig geworden ist, sozusagen ein Fatwa zu geben in der Religion oder dass man anfängt von Erden, weil er über solche großen Themen zu sprechen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala كلام يعني يا أخوة نحن في مصيبة في هذا الزمن واحد يقرأ لك كتاب أو يقبل لك محاضر محاضرتين وثم يظن نفسه المسكين أنه صار عالم من العلماء ويبدأ يتكلم في قضايا كبيرة في الدين وهو يظن نفسه أنه خلاص وصل لأنه قرأ له كتاب كامل أو واحد يجيب لك الكتاب يقول لك شوف ها موجود كم الذي يأتي بالقرآن مثلا ويأتيك يقول لك شوف الكلمة هاي موجودة في القرآن يقول ما معناها كيف فسرها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم ما يسأل وفي قضايا الزواج والطلاق أصبحت المسألة اليوم يعني على أصبح الحبل على الغارب فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فننتبه يا أخوة لهذه المسائل وهذا الذي نفعله الآن هو عبارة عن شرح مبسط لهذه الأحاديث حتى يكون عندنا فكرة عليها ما أتكلم الآن الشروح هذه الطويلة الفقه المقارن والترجيح وأي قول يترجح وكذا وكيف ترجح والمرجحات ما نتكلم عليه لأنه سنطول يعني سنطيل عفوا وسيطول الوقت بنا كثيرا أما القصد من هذا الكلام هو أن الإنسان أن طالب العلم يكون عنده فكرة وإذا أراد أن يتبحر أكثر في هذا العلم فيرجع إلى المطولات ولا بد يا أخوة من مسألة أن نفهمها لا بد أن يفهم الإنسان أصول المسائل وفروع المسائل وكيفية الاستدلال كالذي يأتيك بقول إمام ويجعله دليل مسكين يجعل قول الإمام دليل وقول الإمام ليس بدليل وتراه يناقش على قول الإمام ولا يناقش على قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت تقول له قال رسول الله ما ناقش فيه إنما قول الإمام بالنسبة له أهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله العافية بايشبيل بارك الله فيكم في الدس فسك كذاك قابل إذا ريني قد سبب شبيل ده ده هو السين دي سنة بس ده بخوفيت كذاك تار ده ديسكوتيت نيش تابعنا آبا ده ديسكوتيت دي ganze Zeit was der was ein Imam oder ein Sheikh gesagt hat für ihn die Aussage des Sheikhs ist stärker im wahren Sinne als die Aussage des Propheten. Und das beweist, das ist ein Armutszeugnis. Und Unwissenheit Zeugnis für eine Person, dass die Person mehr Wert gibt, dass wir die Aussage des Gelehrten ist für ihn mehr Wert als die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das passiert bei diesen Leuten, die möchte gern Sheikh, möchte gern Alim, möchte gern Da'iya oder möchte gern Imam sind. Es gibt viele, die möchte gern sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und das nächste Mal sprechen wir über Raj'a. Also wenn man die Scheidung gemacht hat, wie man die Frau zurücknehmen kann. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir von euch annehmen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.